WDR 3 Open Pop 3 Mit Thomas Guntermann herzlich willkommen. Im Rahmen unserer Themenwoche zum Glück hören Sie heute Abend einen Selbstversuch in praktischer Glücksratgeber-Anwendung. Was ist Glück? Ein Lottogewinn vielleicht? Eine Karte für das WM-Finale in Brasilien? Der Besuch eines wunderbaren Konzerts? Oder die Abwesenheit von Angst und Sorgen? Eigentlich egal, denn das flüchtige Glücksgut ist vor allem eins: individuell. Da ist es aber eigentlich erstaunlich, dass ausgerechnet Glücksratgeber so boomen. Der Weg zum Glück des Dalai Lama, die Glücksformel oder das holzschnittartige Simplify Your Life waren und sind Verkaufsschlager. Warum? Weil sie alle suggerieren, dass Glück machbar ist. Man muss die Dinge halt nur richtig angehen. Wenn es weniger handfest und eher in Richtung Sinnsuche gehen soll, dann darf es ruhig auch etwas spiritueller werden. Der Markt bietet für jeden Bedarf die treffende Glückssuche. Und wie die sich im einmonatigen Selbstversuch entwickeln kann, das erfahren Sie hier und jetzt. Viel Glück. Das Buch finde ich auch toll. Ich finde es gleich doppelt beleidigend. Zeig mal. Also ich finde auch, das willst du normal sein? Ich habe also nur die Möglichkeit, glücklich zu sein, was dann offensichtlich anormal ist, oder normal zu sein, was ich jetzt auch nicht so erstrebenswert finde, ehrlich gesagt. Also das ist das Buch, was mich von allen gar nicht interessiert. Also ich hab da echt... Weiß ich nicht. Sofort so, okay, das ist das. Toll. Naja, ihr sagt, das Buch hier ist wissenschaftlich, aber die sagt, es lässt sich alles leicht in den Alltag integrieren. Ich glaube, ich kenne damit gar nicht. Und ich denke mir, wenn ich mir die Bücher hier anschaue, dass ich am allerwenigsten den Hirschhausen will, weil ich habe das erste Buch von ihm gelesen und fand es so null lustig. Oh nein, ich habe ihn noch gar nicht gelesen. Okay, das war einfach. Sie mussten jetzt mein Buch lesen, oder wie? Glück Up Your Life von Simon Kampans. Fünf Glückssucher, fünf Ratgeber. Ein Monat, 24 Stunden am Tag. Kriegst du, um das aufzuzeichnen, die Sachen, die ich darüber sage oder die darüber gesagt werden. Aber irgendwie ist das Ding schon kaputt. Also hier, das lässt sich irgendwie nicht mehr so richtig festziehen. Aber das hat sie anscheinend auch gedacht. Ach, fuck. Ja. Hallo, ich bin David, ich bin 28 Jahre alt, Student und Journalist. Und ich habe das Buch Fuck It von John C. Parkin gelesen und versucht, auf mein Leben irgendwie anzuwenden. Fuck It, also Scheiß drauf, wird benutzt, um Dinge, denen man zu viel Bedeutung beimisst, die einen belasten, loszulassen, dann entspannen zu können und darüber eben dann einfach glücklich zu werden. So, Tag 1, kurz nach 19:30 abends, 19.35 Uhr. Ich versuche verzweifelt, das Dreibein aufzubauen und kriege gerade echt Aggressionen deswegen. Tag 2. Es ist jetzt, ich glaube, heute 5:30. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen und habe ein wenig im Buch gelesen. Die ersten Seiten habe ich geschafft. Okay, hallo, ich bin die Hanna. Ich bin 31 Jahre alt und ich hampel im Moment zwischen zwei Jobs hin und her. Ich habe also relativ viel zu tun. Und habe mir deswegen vom Ulrich Schnabel Muße, das Glück des Nichtstuns, ausgesucht. Es geht halt um Zeit und Selbstkontrolle. Es gibt eine Galerie der großen Müßiggänger oder Gängerinnen. Das System der Gehetzten. Auf dem Layout sieht man eigentlich einen Mann, der, wie man heute so schön sagt, abhängt. Und einfach nichts tut. Tag 3, kurz vor 12, Viertel vor 12, 23:44 Uhr an Tag 3. Ich habe mir erstmal eine fette Grippe geholt. Ich habe auch immer noch Husten und Schnupfen, aber zumindest fühle ich mich nicht mehr so elend. Ich habe jetzt Ja, ein gutes Stück in das Buch Fuck It reingelesen. Die erste spannende Sache war eigentlich, dass Fuck It also ein anarchisches Konzept ist. Anarchistisch. Als alten Punkrocker kommt mir das natürlich so ein bisschen entgegen. Bin mal gespannt, ob das wirklich alles so ist. Es überwiegt immer noch dieses Gefühl, so, dass in mir sich was dagegen strebt, so zu Dingen, die mir wichtig sind, Fuck It zu sagen. Andererseits steht natürlich drin, dass die Dinge, denen wir besondere Bedeutung beimessen, uns natürlich auch belasten. Also ich glaube, das ist mit Sicherheit so. Du, der kennt mich nicht, der grinst mich hier auf seinem Foto an mit seiner schicken Hornbrille und meint mir jetzt erzählen zu müssen, dass ich alles falsch gemacht habe. Hi, ich bin der Sepp, 27, Marktforscher aus Köln. Und ich habe in den letzten 4 Wochen das Buch von Robert Betz, Willst du normal sein oder glücklich, gelesen. Mich hat das ein bisschen entsetzt oder entzürnt, dass der Robert mich und uns alle eigentlich ja als Leute darstellt, die nicht ihr Leben leben, die nicht ihr Leben aktiv in die Hand nehmen. Und auf jeden Fall gab es auch schon mal zwei Ansagen, was man machen soll. Man soll sich bewusst entspannen. Das werde ich jetzt gleich versuchen, bevor ich schlafe. Und man soll so auf seine eigene Lustsuche gehen. Also, ja, was ist es, was mich besonders glücklich macht, wo ich besonders Lust drauf habe? Die einfachste Antwort ist wahrscheinlich Sex. Auf Sex habe ich immer Lust. Aber ist das auch wirklich die richtige Antwort? Weil es muss ja auch was mit Nachhaltigkeit sein. Und jetzt muss man natürlich sagen, Sex kann auch sehr, sehr viel Ärger machen, weil meistens gehört dann auch jemand anders dazu. Da kann man sich mit streiten und da kann es Missverständnisse geben und so. Von daher, ich glaube noch nicht, dass das die optimale Lösung ist. Fuck it, that's how I feel. Je früher rein, die Kartoffel, desto früher raus. Was geht das denn überhaupt? Hallo, hier ist Mina. Das ist meine erste Aufnahme heute. Hallo, ich bin Mina, bin 29 Jahre alt. Beruflich bin ich Ärztin. Und ich habe mich jetzt 1 Monat lang mit dem Buch Glücklich sein von Sonja Ljubomirski befasst. Der Glückstest in meinem Buch führt dazu, dass man von 12 Glücksaktivitäten, die wissenschaftlich erforscht sind, 4 Stück herausfindet. Die Hauptaussage des Buches ist, dass man es wirklich in der Hand hat, selbst glücklich zu sein, weil ein Großteil des Glückes von der eigenen Einstellung abhängt. Das sind Glücksaktivität 1. Entwickeln Sie Ihre Fähigkeit zur Dankbarkeit. 2, seien Sie optimistisch. 3, dass ich bis jetzt alles falsch gemacht habe, dass ich bisher nicht gelebt habe. Und das verstehe ich nicht, das glaube ich auch nicht, weil ich habe schon so viele schöne Dinge erlebt, wo ich glaube, dass ich ja wirklich aktiv an meinem Leben, an meinem Glücklichsein daran teilgenommen habe und dass ich nicht mein ganzes Leben lang bisher unglücklich war. Das glaube ich nicht. Und dann 12, sorgen Sie für Ihren Körper. Heute ist Tag 4 und ich habe mich mit dem Thema des Zufalls auseinandergesetzt. Hallo, ich bin Lena, ich bin fast 30, angehende Lehrerin und habe mich für den Hirschhausen entschieden. Glück kommt selten allein. Ich habe mir heute auch mal angewöhnt, diese Entscheidungshilfe zu benutzen, die er vorgestellt hat. Xing, Shang, Shong oder wie viele es auch unter Schnick, Schnack, Schnuck kennen. Bei dieser Entscheidungshilfe geht es darum, dass meine linke und meine rechte Hand losgelöst voneinander bestimmen sollen. Aber ich wusste mal ganz genau, was ich wollte und habe gemerkt, dass ich selber ein bisschen manipuliert habe. Es ist mir immer noch nicht ganz klar, was genau dieses Buch mit Glück zu tun hat. Gut, er sagt von Glück des Nichtstuns, ob nicht oder nichts tun tatsächlich Glück ist. So, Freunde. Na? Ich nehme euch mal mit bei was mir grundsätzlich Spaß macht. Das ist nämlich das Longboardfahren. Ich bin mal gespannt, ob man das irgendwie hören kann. Ich stecke das Aufnahmegerät einfach mal in die Brusttasche von meinem Hemd. Jetzt muss ich mal überlegen, welche Seite die ist, die weniger Bewegung abkriegt. Es ist super Wetter draußen, super Temperatur. Ich habe die Sonnenbrille auf, mache mir jetzt gleich die Musik an, setze sie auf. So. ich etwas mache und mich dem ganz hingeben kann. Ja, auch Entscheidungsfreiheit und auch einfach Nein sagen zu können und auch Nein sagen zu wollen. Dass man insgesamt einfach weiß, wo man steht, dass man insgesamt mit seiner Lebenssituation zufrieden ist. Wenn der neue Song in der Band fantastisch gut geklappt hat und ich mich danach so richtig frei fühle, weil ich alles rausgeschrien, alles ausgekotzt habe. Wenn man, ja, wie soll man das sagen? Einfach, wenn I'm sorry, say that last bit again. We can't say fuck. Okay. Sie mussten jetzt mein Buch lesen, oder wie? Heute habe ich angefangen, mich an kleine Anregungen aus meinem Buch zu halten. Tag 5, 10 vor 1 etwa. Wie geht's mir? Ich bin was müde. Aber eigentlich geht es mir ganz gut. Dafür gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Gestern Tag 4, nachdem ich am Wochenende krank war, war ich den ersten Tag wieder arbeiten. Das hat ein bisschen gestresst. Aber abends bin ich dann tatsächlich nochmal raus und habe eine Freundin besucht. Und habe da auch ziemlich spontan die Nacht verbracht. Entsprechend bin ich jetzt müde, habe deswegen aber auch, glaube ich, ziemlich gute Laune heute. Es ist jetzt 7 Uhr, die Sonne scheint, es ist ein wunderschöner Morgen heute. Ich habe die letzten 2 Tage genutzt, um einfach mal zu beobachten. Was ich gesehen habe, finde ich sehr erschreckend. Erschreckend dahingehend, dass dieses Karussell, dieses Hamsterrad, in dem sich so viele Leute bewegen, meines Erachtens wirklich existiert, weil sie halt dort drin gefangen sind und es nicht merken. Ich weiß nicht, ob ich mich entscheiden kann, dort auszubrechen, weil ich fühle mich immer noch da mittendrin, beziehungsweise ich fühle mich, als ob ich dort aussteigen könnte, weiß es aber noch nicht. So wie wir leben möchten, so sollten wir das auch tun. Aber warum tun wir es nicht? Most people are spending, I don't know, 75%, 80%, 85% of their lives doing stuff that they don't really want to do. Now that, I'm sorry, is insane. Gestern habe ich dann, war ich bei einem kleinen Treffen für einen neuen Job. Ich mache da jetzt online was. Ein paar Stunden die Woche. Allerdings kam dann die Nachfrage, ob ich auch mehr Stunden arbeiten könnte. Gleichzeitig habe ich gedacht, krass, ja, noch ein anderer Job quasi. Und habe dann überlegt, wie viele Sachen ich so parallel mache. But most of the things that I don't really want to do, I either don't do, I give up on, or I outsource to somebody else. Weil es natürlich so ein bisschen Widerstand auch gegen den Zeitgeist erfordert. Also eben nicht immer noch mehr Anschlüsse, noch mehr Möglichkeiten, noch mehr E-Mails, noch mehr SMS, sondern eher manchmal wirklich eine kleine Revolution, wenn man den Leuten sagt, nee, jetzt bin ich mal übers Wochenende nicht erreichbar, weil ich mich auf irgendwas anderes konzentrieren möchte. Man reagiert auf die unwichtigsten Kleinigkeiten, Mails, die im Grunde genommen vielleicht nur aus Langeweile geschrieben wurden. Oder ja, dieses Gefühl, immer mehr Informationen sammeln zu müssen und immer breitere Kanäle zu finden, sei es jetzt eben die sozialen Netzwerke oder auf Arbeit die E-Mails. Ich hatte vor, es ist bestimmt gut 10 Jahre her, da war ich auf jeden Fall internetsüchtig. Ich habe rund um die Uhr eigentlich nichts anderes gemacht, außer im Internet rumzuschwirren oder wenn ich nicht gerade online war, habe ich auf jeden Fall darüber nachgedacht und habe eigentlich darauf hingefiebert, wann ich wieder online gehen kann und was ich verpasst habe. Und irgendwie macht das Buch mehr und mehr Sinn, so für mich, auch in Bezug auf Glück. Obwohl wir immer mehr zur Verfügung haben, um uns Zeit zu ersparen, haben wir trotzdem das Gefühl, wir hätten keine Zeit, einfach weil sich die Bedürfnisse potenzieren. Und ich empfinde es als einen Spiegel. Das sind die Verhaltensmuster, die Gedankenmuster, die er beschreibt, die ich auch mal hatte, die ich jetzt nicht mehr habe. Ja, ich einfach das Hier und Jetzt genieße. Wenn ich mir jetzt schon Sorgen mache, was ich in genau 10 Jahren machen soll, dann bin ich halt nur noch mit Planen beschäftigt und dann plane ich mich zu Tode. dann kann ich das jetzt auch nicht genießen. Und ganz ehrlich, dann werde ich das den Moment in 10 Jahren auch nicht genießen, weil ich dann wieder an den Moment in 10 Jahren denke und so weiter und so weiter. Heute habe ich angefangen, mich an kleine Anregungen aus meinem Buch zu halten. Das heißt, ich habe angefangen mit dem Wandern. Meine Freunde würden mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen für bekloppt erklären. So kam ich mir auch vor. Ja, bin einfach mal gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und danach hat das Essen tatsächlich sehr gut geschmeckt. Was der Figur vielleicht nicht ganz unbedingt so zuträglich ist. Wenn man wahrscheinlich öfter läuft, dann dürfte sich das Ganze wohl miteinander aufheben. Ja, ich bin jetzt hier unterwegs mit meiner Schwester zusammen. Wir gehen gerade spazieren am Rhein bei diesem schönen Abend. Ja, ich habe ja, wie ich schon erzählt habe, 4 Glücksaktivitäten. Und gerade sind wir unterwegs und ich kümmere mich um Glücksaktivität Nummer 4. Tue was für deinen Körper. Also wir laufen, lachen verschiedene Leute an. Nicht alle lachen zurück, aber dann lachen wir zusammen. Ich mache momentan sehr viel Sport und ich habe einfach Lust, Dinge zu unternehmen. Mir macht Joggen keinen Spaß und nur weil es effektiv ist. Ich habe mich jetzt auch spontan entschlossen, über die Alpen zu gehen. In 1,5 Wochen geht's los. Darf ich unterbrechen? Wie schnell fährst du Fahrrad, wenn du Fahrrad fährst? Und wie schnell seid ihr gewandert, also die Eifel überqueren oder durchqueren? Nee, die Alpen, nicht die Eifel. Ah, die Alpen? Ja, ja. die Alpen. Das ist schon noch mehr leistungsmäßig. Ich würde mit der Eifel anfangen. Heute habe ich ein Nickerchen gemacht. Das steht in meinem Buch. Nickerchen sollen gut für den Kopf sein und gut für die Seele. Man fühlt sich auf jeden Fall danach besser, glücklicher. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie ich das kreativ umsetzen soll. Aber das ist für mich persönlich zum Beispiel ein Zeitaufwand, wo ich mir so denke, naja, ob sich das jetzt so lohnt. Die Überschrift heißt Der erste Künstler und da geht es darum, dass es halt unsere Gattung am Ende nachhaltiger vorangebracht hat, dass vielleicht gerade halt die Dinge, die nichts mit der Arbeit oder mit der Beschaffung zu tun haben, uns ja innerlich vielleicht ein bisschen größer machen und aufmerksamer oder menschlicher vielleicht. Hören Sie mich? Sehen Sie mich? Ich sehe Sie nämlich nicht. Ich sollte auch nur mit Hören aufnehmen. Okay. Ja. Sie müssen jetzt mein Buch lesen, oder wie? Ich musste nicht, ich wollte, ich habe es mir ausgesucht. Okay. Man ist dann als Autor natürlich auch selbst so ein bisschen nervös, weil es könnte ja auch sagen, dass ich zu dem Ergebnis komme, um Gottes Willen, das bringt überhaupt nichts. Ich bin ein bisschen baff von mir, also dass ich so etwas mir vor einem Buch sagen lasse, dass ich so mal etwas an mich ranlassen soll. Okay, ich möchte jetzt nicht schon wieder destruktiv werden und ich möchte jetzt mich auch nicht ärgern und ich will dem Ärger auch keinen freien Lauf lassen, weil das ist meine Mission für die nächste. Ja, einiges ist passiert in der letzten Zeit. Tag 5, nachdem ich mich mittags gemeldet habe, nachmittags war ich dann noch arbeiten. Zum ersten Mal was für diesen neuen Job gemacht, das war ganz nett. Was so ein bisschen das Besondere an dem Tag war, war, dass ich mich wirklich nicht habe stressen lassen. Ich bin deswegen schon relativ spät zur Arbeit gegangen, aber ich wusste, ich kriege immer noch das Stundenpensum hin, das war kein Problem. Dann habe ich zur Bandprobe gemacht, aber ich habe mich auch da nicht gestresst, sondern ich wusste halt, die Bahn fährt eine gewisse Zeit, ich muss noch was essen, ich muss noch meine Sachen packen, ich muss noch zur Bandprobe. Und das gleiche dann auch beim Auflegen. Klar, ich bin dann zu spät gekommen bei beidem, hatte aber dann vorher Bescheid gesagt und hatte auch nicht dieses schlechte Gewissen dann den anderen Leuten gegenüber, weil es eben auch nicht schneller gegangen wäre. Es wäre nur dann schneller gegangen, wenn ich entweder meine Bandprobe verkürzt hätte oder mich einfach tierisch gestresst hätte, gerannt wäre. Und dann hätte ich aber auch nichts davon wirklich genießen können. Und das war es einfach nicht wert. Es gab eine kleine Aufgabe im Buch, da hieß es, man soll sich eben Freunde einladen und alle Uhren bei sich umdrehen, ausmachen. Also das heißt, den ganzen Tag ohne eine feste Zeit zu leben und auch den Freunden zu sagen, dass sie kommen sollen, wann sie wollen. Ich habe sie auch darum gebeten, dass sie selbst keine Handys mitbringen oder selber auf die Uhr schauen. Am Anfang war es schon ein bisschen merkwürdig, also es kam schon die Frage auf, ja, wie spät ist es denn jetzt wohl? Und irgendwann war es dann einfach echt sehr entspannt. Wir werden das jetzt auf jeden Fall öfter mal machen, weil es einfach wirklich Spaß gemacht hat. Und das ist, glaube ich, schon das, was auch in dem Buch mit Fuck it gemeint ist. Also Fuck it, ich mache mir jetzt den Stress nicht und ich habe den Leuten gesagt, wieso ich das jetzt nicht schaffe. Und wenn die darüber angesäuert sind, kann ich das zwar verstehen, andererseits hatte ich aber auch nicht die Wahl. Oder aber ich muss einfach feststellen, und das finde ich auch gut, dass ich meine Termine anders planen und mein Leben anders planen muss, weil ich nicht diese Planung umsetzen kann, ohne massiv darunter zu leiden. Im Moment bin ich sehr optimistisch gestimmt, sehr gut gelaunt. Heute Abend treffe ich mich vielleicht mit der netten jungen Dame, nennen wir sie einfach mal... nennen wir sie mal Bettina. Ja, mein Herz nimmt bestimmt an. Ich bin ganz schön hibbelig momentan, weil ja das seelische Aufräumen begonnen hat. Weil nur wenn man ja mit sich selber so ein bisschen im Reinen ist, beziehungsweise Altlasten abwirft, dann geht's einem schon viel besser. Ich habe heute meinen Keller aufgeräumt. Unglaublich, wie viel Mist da alles drin ist. Mein Kleiderschrank habe ich aufgeräumt, meine Küche habe ich aufgeräumt. Unglaublich, was sich über die ganzen Jahre an Scheiß da drin sammelt. Das ist. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich so leben können. The idea really, the aim is to follow our passion, to follow our. Ich treffe mich heute Abend also mit Bettina und vielleicht noch ein paar Freunde und wir machen was Nettes. Auf jeden Fall gehe ich heute Abend noch skaten, da freue ich mich richtig drauf. Wahrscheinlich tun mir morgen alle Knochen weh und ich halte mich für komplett bekloppt. Aber ich gehe Skateboard fahren, mit 28 immer Skateboard fahren lernen. Ist auf jeden Fall eine fixe und bescheuerte Idee, aber ich habe richtig Bock drauf und ich glaube, das wird auch echt cool. Ich gehe jetzt noch schnell Wäsche aufhängen, Telefonanruf machen und dann fahre ich mit dem Board los. Ich freue mich auf den Tag. Mir ein ganz, ganz grausiger Abschnitt. Tag 13, 17 Uhr. Heute geht's mir, ich denke, man kann sagen, scheiße. Richtig beschissen geht's mir heute. Ich habe heute meine erste Beschwerde gehabt, nach 4 Jahren, dass ich oberflächlich unterrichten würde und dass das schuld daran wäre, dass die Tochter in Mathematik so schlecht sei und das würde alles an mir liegen und dass man sich von mir trennen müsse und dass ich meinen Beruf verfehlt habe. Und ich muss sagen, der Versuch heute nicht zu äußern, was einen ärgert und gar nicht sich so Druck machen zu lassen und das an einem vorbeiziehen zu lassen, ist heute kläglich gescheitert. Du, der kennt mich nicht, der grinst mich hier auf seinem Foto an mit seiner schicken Hornbrille und meint mir jetzt erzählen zu müssen, dass ich alles falsch gemacht habe. Heute geht's mir, ich denke, man kann sagen, scheiße, richtig beschissen geht's mir heute. Ich weiß gar nicht, ob ich die Sachen chronologisch erzählen soll oder nachdem, wie sie irgendwie ätzend sind. Eigentlich hat der Tag gar nicht so ätzend angefangen. Gut, ich habe einen Entwurf auf den Rechner gemacht, eine Grafik, dann ist der Rechner abgeschmiert, alles weg. War schon nicht so geil. Bin dann zur Arbeit, hatte irgendwie überhaupt keine Lust. Kriegte ich einen Anruf von einer Kollegin und Freundin, dass sie einen Volontariatsplatz gekriegt hat. Das freut mich riesig, die hat es total verdient. War soweit auch nett, ich habe auch rumgeblödelt und habe einen auf gute Laune gemacht, aber eigentlich geht es mir damit irgendwie schlecht. Dann wollte ich mich heute Abend eigentlich mit einem Mädel treffen. Naja, ich glaube, ich fange mal anders an. Also das Buch sagt ja, fuck it zu Ängsten und so. Scheiß drauf, ich erzähle jetzt die ganze Geschichte. Ich habe mich vor fast einem Jahr von meiner damaligen Freundin getrennt. Und seit diese Beziehung vorbei ist, habe ich das relativ exzessiv ausgelebt. I've heard that before as well. Ich würde eher sagen, ich nehme dir mal einen anderen Satz an. Haben Sie sich zwischendurch auch geärgert über mich? Es geht dabei um einen Schaffensrausch und Funktionslust, also dass der Mensch dafür gemacht ist, immer im Flow zu sein, also im Fluss. Und ich muss sagen, momentan bin ich alles andere als im positiven Flow, weil mein Tag ist gekennzeichnet von Überforderung, von totaler Panik, existenziellen Ängsten. Auch wenn ich viel arbeite und viel Geld verdiene, sind es doch momentan Kosten, die auf mich zukommen durch die Trennung und durch den Umzug, dass ich damit ganz schön überfordert bin. Das mögen natürlich die Leute nicht so gerne hören, aber wenn die richtige Frage hören, wo hast du dich selbst oft verlassen? Dann sagen die auf einmal, boah, genau, so habe ich noch nie gefragt. Also wenn ich mein Herz verrate und nicht auf mein Herz höre, könnte die Folge sein, dass mein Partner mit einem anderen ins Bett geht. Ich habe mich vor fast einem Jahr von meiner damaligen Freundin getrennt. Und seit diese Beziehung vorbei ist, habe ich das relativ exzessiv ausgelebt. Also da waren zig Verhältnisse. Und es ist auch so ein Sumpf, diese Leute kennen sich alle untereinander, sollen aber nicht voneinander wissen, dass ich was mit denen habe. Ist also alles viel zu anstrengend letztendlich und da will ich einfach raus. So, ich will mir dann so ein Stück Freiheit wieder erkaufen. Und ich meine, das Buch hat ein Kapitel dazu, was andere von uns denken. Und ja, wie soll es den Frauen das nicht erzählen? Ja, wollen die Frauen dann noch irgendwas von mir wissen, wenn ich denen erzähle, dass ich mit anderen... Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Mach ich's mir einfach? Nein, mach ich nicht. Boah, da bleibt mir mit eurer Moral echt gestohlen, Leute. Gebt mir mit eurer Moral echt einfach mal nicht auf den Sack. I mean, a lot. If when things are equally important, a process of differentiation can make you realize that most of what we worry about and care too much about doesn't matter, but there are some things that do matter. Nervt mich das alles. Jetzt muss ich da einen Ausweichtermin finden, um dieses Gespräch zu führen, auf das ich überhaupt auch keine Lust habe. Jetzt habe ich das auf Sonntag gelegt, um dann festzustellen, nein, Sonntag hast du Bandprobe. Samstag ist der Junggesellenabschied. Freitag ist Hellfire Radio. Ich habe so viel Programm wieder. Sagt dir, dieses bekackte Buch misst nicht allem so viel Bedeutung bei und sucht deine Zeit für dich. Ich will diese ganzen Sachen aber machen, die machen mir Spaß. Es ist einfach nur nicht möglich, alle Sachen in diesem Zeitfenster unterzubringen, aber man muss ja auch irgendwo mal Schlussstriche ziehen. Dieses Buch ist mir gerade sowas von überhaupt keine Hilfe. Ich meine, wozu soll ich Fuck it sagen? Soll ich Fuck it dazu sagen, dass ich kein Volo gekriegt habe? Nee, das ist mir nicht egal. Ich will einen Volo-Platz, ich will das mal beruflich machen, also sag ich da auch nicht Fuck it drauf. Das ist mir nicht scheißegal. Mann, soll ich fuck it darauf sagen, dass ich eine Band habe? Bestimmt nicht, ich liebe diese Band. Es tut mir gut, in dieser Band zu spielen. Soll ich fuck it darauf sagen, dass ich Bock habe zu trinken? Nein. Soll ich jetzt nachgeben, so wie das Buch sagt, mach das, wozu du Lust hast? Soll ich mich jetzt besaufen? Soll ich hier Frust schieben? Was? Das ist null Hilfe, wo führt denn das hin, ey? Boah, immer dieser egalitäre Scheißdreck, ey. Alles ist gut, alles ist egal, alles in Ordnung. David, du bist total normal. Vielleicht bin ich nicht normal, vielleicht bin ich einfach ein riesengroßes Arschloch. So, es ist kurz vor 8 und irgendwie sind die Tage nach dem Wochenende immer ein bisschen müßig. Der Körper ist erledigt und ich glaube, der Geist ist es auch. Also habe ich direkt mal das Kapitel über Meditation aufgeschlagen und habe festgestellt, ich bin eine echte Niete, was das angeht. Jedenfalls, wenn es um klassische Meditation geht, also sein Vorschlag über die Atemmeditation, die bringt mir nichts und jedenfalls bin ich kein Buddha und ich werde wahrscheinlich auch keine, optisch vielleicht. Ich muss sagen, dass mich das ein bisschen Geduld gekostet hat. Ich hätte lieber so wie sonst das Schokoeis gegessen und, weiß ich nicht, eine Sendung dabei geschaut. Und da kam mir ein ganz, ganz grausiger Abschnitt. Glückliche Menschen schauen selten fern. Schaffen Sie die Glotze ab. Hallo? Aber ich muss sagen, mit dieser blöden Rechnung, also die, in der ich mich vertan habe, über die ich mich ja eigentlich nicht ärgern will, muss ich sagen, das ist eine kleine Kritik an dem Buch. Dass man da wirklich gut aufpassen muss und sich wirklich gut Zeit nehmen muss bei diesem Test, weil der ist ja wichtig. Der zeigt einem ja, wie es erstmal weitergeht. So, ich muss ja noch ein bisschen was erzählen, habe ich ja vorhin angetroffen. Ich habe ja eben diese Kommode mit umgezogen, oder Schrank oder was auch immer das war, umgezogen, ein paar Häuser weitergetragen. Und das Mädel, mit dem hatte ich mal was. Jetzt ist sie schwanger. Ja, warum nicht jetzt von dir? Ja, nee, genau darum ging es nicht dann. Ich wusste halt nicht, dass ich sie nicht so war. Schwanger. Ja, jetzt sieht höchstens so nach 5. Monat aus. Alles cool. Und irgendwann fragt so, ja, 7,5 Monate. Wie lange ist das her, dass wir was miteinander hatten? So, nee, alles cool. Kann ich von dir sein? Ich so, okay. Scheiße. Das fehlt immer. Tag 23, kurz vor 1 Uhr mittags. Falls ich etwas merkwürdige Sprechpausen gleich mache oder so, weil mich komisch verhalte, das liegt daran, dass ich Riesenschmerzen habe. Ja. Die Geschichte beginnt im Prinzip. Kurz nach 12 kam Bettina mit einer Freundin mal vorbei, was mich total gefreut hat. Ich hatte auch gehofft, weil die Party bei mir um die Ecke ist, dass Bettina mit zu mir kommen würde. Dann hatte sie aber ihre Kontaktlinsenflüssigkeit, Reinigungsflüssigkeit und das Döschen nicht dabei. Gut, kein Vorkommen. So, dann gab es nur noch 2 Möglichkeiten. Entweder ich gehe allein nach Haus oder ich fahre noch mit zu ihr. Im Dunkeln sieht man dieses Ding aber einfach nicht. Möglicherweise hätte ich sehen können. Was passiert also? Mein Board bleibt an diesem Schaft hängen, völlig unvermittelt, und ich lege mich voll hin. Ich stecke volles Programm ab, senkrecht in den Asphalt abgetaucht, fall volles Programm auf den linken Arm, klatsche mit dem Kopf noch leicht auf den Boden, gut, dass ich eine Kapuze anhatte. Ja, und kriege natürlich erstmal keine Luft mehr, keine Ahnung, drehe mich dann sofort auf den Rücken so, liege dann auf der nassen Straße und japs in der Luft. Völlig bescheuert. Ich habe zum Glück noch heftig, habe noch relativ krasse Schmerzmittel von dem letzten Armbruch, habe natürlich auch Angst, dass der doch gebrochen ist, ärgere mich unfassbar krass über mich selbst natürlich. Und bin einfach unfassbar traurig. Und ich fühle mich unfassbar alleine. Ich würde mir ganz stark jemanden wünschen, der sich jetzt einfach so ein bisschen um mich kümmert. Weil dass das einfach dumm war, völlig bescheuert, weiß ich ja selber. Was mich so traurig macht, ist halt, dass ich keinen hab, den ich jetzt anrufen kann und der mir so ein bisschen diese Last wegnimmt, der mich einfach jetzt mal tröstet oder so. Liebe bin ich auf jeden Fall glücklich. Wenn ich zurückgeliebt werde, bin ich wahrscheinlich noch viel glücklicher. Jeden Tag zu genießen. Gott, das hört sich jetzt auch so philosophisch an. Zum Beispiel irgendwie abends nach getaner Arbeit mit einem Bier in Deutz am Rhein zu sitzen und die Sonne hinterm Dom untergehen zu sehen. Ganz alleine mit mir im Rhein zu sein, ohne oder mit all den Dinge, die man so erlebt hat, die einen oft zurückgeworfen haben und die auch immer wieder auf einen zukommen, aber nicht mehr so schnell zu verzweifeln, sondern auch Mut zu entwickeln. Ich muss sagen, Longboardfahren passt auch zur Fuck-It-Einstellung ganz gut. Mit dem Longboard hassen sich Fußgänger auf dem Fußgängerweg, Fahrradfahrer auf dem Radweg und Autofahrer im Straßenverkehr. Also egal, was du machst, die können dich nie leiden. Denn Liebe ist sehr ansteckend, auch wenn manche sagen, leck mich am Arsch damit, ja? Oder was ist denn jetzt das Ziel? Glaubst du, ein Buch kann einem dabei helfen, glücklicher zu werden? Tag 24. Das Gute an meinem Ratgeber ist ja, dass er vorschlägt, nichts zu tun. Denkt man. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig sein kann, nichts zu machen. Also bin ich mal wieder auf dem Meditationspfad unterwegs gewesen und bin ein bisschen gewandert. Weil es ziemlich warm war, bin ich auf einen Jägerstand gekrabbelt. Da oben habe ich dann ein bisschen rumgesessen und so in die Gegend geguckt. Irgendwann kam dann tatsächlich der Förster vorbei und er hat mich gefragt, was ich da suche. Ich war ehrlich und ich habe gesagt Glück. Das fand er anscheinend ziemlich lustig. Auf jeden Fall haben wir uns ein bisschen unterhalten und er hat mir erzählt, dass er sein Glück auch immer da oben findet und dass er verstehen kann, weshalb ich da hochgegangen bin, dass man das aber natürlich nicht machen darf. Was brauchst du? Bist du glücklich? Ja. Ja gut, du bist jetzt gerade frisch verknallt, da bist du natürlich glücklich. Ich warte die ganze Zeit auf die Erkenntnis, wie ich glücklich werde, ist natürlich totaler Quatsch. Glaubst du, ich bin glücklich? Du? Ja. Gar nicht. Wirke ich auf dich unglücklich? Nee, frustriert. Denkst du, ich sollte was tun, um glücklicher zu werden? Ja. In welchen Bereichen, glaubst du, sollte ich da ansetzen? Arbeit, Liebe, persönliche Erwartungen. Das sind ja ganz kleine Baustellen. Genau überlegen, was du gerade im Moment willst und das dann auch machen und dich nicht davon ablenken lassen. Aber kannst du immer genau sagen, was du willst? Nee, genau nicht. Deswegen ist man ja auch so lange unsicher. Das ist ja eine große Entscheidung und Frage. Bis du die beantwortet bekommst, denkst du eine ganze Weile in der Gegend rum. Heute habe ich mich mit dem Kapitel beschäftigt, wo es um Zen-Buddhismus geht oder Zen-Meditation. Es gab halt was ich ganz spannend fand, und zwar, dass man herausgefunden hat, dass beim Meditieren die liebenden Mitgefühle aufkommen, weil die Hirnregionen für emotionale Erfahrungen dabei aktiv sind. Also wie Liebe, Mitgefühl und Glück. Also habe ich das gemacht, was auch ein Hirnforscher probiert hat. Ich habe gesessen. Das klingt ein bisschen blöd, aber man setzt sich hin und tut nichts. Und man muss sehr gerade sitzen und muss alles leise machen und es darf einen nichts stören. Und das habe ich 3 Stunden lang gemacht. Also am Anfang habe ich definitiv einiges gedacht, vor allen Dingen immer darüber, dass ich gerade sitze und dass das schon ziemlich merkwürdig ist. Irgendwann fällt man aber schon in so eine Art Trance. Ich weiß es nicht. Also bis einem dann der Po wehtut und man denkt, okay, jetzt mag ich nicht mehr sitzen. Am Tag. Oh, ich guck mal nach. Tag 27 schon, 20 vor 1. Ganz schnell nur, wie geht's? Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich hatte heute dann endlich das Gespräch mit meinem Chef. Ende des Lieds ist, zum Oktober werde ich diese Stelle aufgeben. Das heißt, es ändert sich einiges in meinem Leben. Ich wechsle dann in eine völlig freie Tätigkeit, auch als Autor. So ein bisschen ist dann das gute Leben vorbei, also ein festes Einkommen mit dem Betrag X gibt es dann nicht mehr. Andererseits bin ich dann aber auch völlig frei und ungebunden, und also so wie sich das nachher darstellte, blockierte im Prinzip die jetzige Anstellung auch alle Möglichkeiten für die Zukunft, so dass das jetzt eigentlich die einzig verbliebene realistische Lösung war. Soweit der Stand. Aber jetzt heißt es erstmal weiterlesen, Inventur machen, also gedankliche Inventur, Lebensinventur, vielleicht Lebensinventur. Aufräumen, ordnen, aussortieren und dann wird neu gelebt. Dass ich mir einen Lebenstraum verwirklichen soll, und heute habe ich dann eine Anzeige aufgegeben für einen Lehrer und für eine Gitarre. Glaubst du, ein Buch kann einem dabei helfen, glücklicher zu werden? Wenn es die Fragen beantwortet, die du gerade dir selber stellst, ja. Kannst ja schneiden. Was würdest du mir denn raten, sollte ich machen, um glücklicher zu werden? Konkret wirklich, wo meinst du, soll ich ansetzen? Hör auf, mit jeder x-beliebigen Frau unter deinem Wert zu vögeln. Unter meinem Wert? Da musst du jetzt mal ein Beispiel nennen. Wer wäre denn mein Wert? Lenk dich mit unnützen Frauengeschichten ab, weil die rauben dir Zeit. Dann machen wir was Neues, nämlich das, was du schon länger angehen wolltest. Du hast ja auch eine mutige Entscheidung getroffen, dass du gesagt hast, ich gebe jetzt meinen sicheren Job, der meine Miete bezahlt, auf und versuche es jetzt mit einer Hospitanz. Geil. Ist zwar absolutes Risiko, aber cool, weil ne, jetzt gehst du mal raus aus der Komfortzone. That again is the fucking rhythm of it. In meinem Buch steht ja nicht drin, suchen Sie sich einen Hochstand aus, sondern... Hast du denn mal diese rote Kringelübung gemacht? Ich mache das jetzt so, dass ich jede Woche mir 5 Dinge überlege, für die ich dankbar sein möchte oder für die ich dankbar bin. Und nach wie vor ist an Stelle Nummer 1 meine Familie und meine Freunde. Eine der einfachsten Glücksübungen ist tatsächlich diese Idee von dem Dankbarkeitsbrief. Ich weiß nicht, ob du darüber hinweggelesen hast. Dann bin ich sehr dankbar dafür, dass ich es am Meer sein konnte. Ich habe vorhin tatsächlich mal geschrieben, ich bin unglücklich in der SMS, als mich jemand gefragt hat, wie es mir geht. Andererseits denke ich mir die ganze Zeit, das sind so verschissene Erste-Welt-Probleme hier. Anderen Leuten geht es noch viel, viel schlechter und ich heule immer wegen so einer Kacke rum. Das waren aber alles so Sachen, die ich dann... Nee, ich weiß nicht. Ich habe nicht gedacht, dass mir das helfen könnte. Also ich habe mir aber Gedanken gemacht und mit dem Flow und dass ich... Aber ich hab, weil ich bin ja... Ich würde mich als sehr reflektierten Menschen... Guck mal, du hast doch Schüler. Ja. Und ich bin ja auch in dieser Form jetzt sowas wie ein Lehrer. Oh, ich weiß nicht. Wenn ein Lehrer zu hören kommt, ich glaube nicht, dass ich das irgendwann ja. im Leben brauche, Frau Lehrerin. Und ich glaube nicht, dass Sie mir helfen können. Ja. Wie würdest du dich da fühlen? So. Es ist exakt 0.30 Uhr, halb eins, am 31. Tag, also des Glücksexperiments. Ich war gerade eben mit ein paar Freunden zusammen noch auf einem Konzert und hatte jetzt danach noch eine Unterhaltung mit einem von denen, den ich eher selten sehe. Auch über Glück und Glücklichsein und Außen- und Innenwahrnehmung. Und habe ich halt so erzählt, dass es so ein bisschen blöd ist, dass man auch nie so zufrieden ist und so und es nicht schafft, dann irgendwie diese kleinen Dinge nach vorne zu holen. Und dann hat er was gesagt, was ich total super finde. Ich habe jetzt gemerkt in dem Monat, dass ich nicht immer schaffe, nicht jeden Tag schaffe, die Glücksaktivitäten, die für mich die richtigen sind, zu integrieren. Aber ich versuche es. Also so Kleinigkeiten wie zum Beispiel dankbar sein, die Freuden sehen, Menschen anlachen, sich zu bewegen. Am Anfang habe ich gedacht, ach, das brauche ich ja alles nicht und ach ja. Aber ich kann euch wirklich nur den Tipp geben, befolgt einfach mal das, was auch dort drin steht. Ich merke das jetzt schon. Dass ich mit meiner Haltung, nicht mit meiner Haltung, sondern mit meiner Einstellung, also ein bisschen aus der Reihe tanze. Dass die Leute schon gucken, der verhält sich ein bisschen komisch. Aber nicht befremdlich komisch, sondern der geht einfach irgendwie wacher durchs Leben, beziehungsweise genießt das Leben. Und dann hat er was gesagt, was ich total super finde. Und zwar meinte er so, naja, manchmal muss man sich eben hinsetzen und einfach nur denken, aber ich bin heute Morgen aufgestanden und ich habe überhaupt was gemacht. Also, dass ich überhaupt die Kraft gefunden habe, aufzustehen und was zu machen, sollte eigentlich schon mal reichen, damit der Tag ein guter Tag ist. Ich glaube, das klingt jetzt irgendwie unfassbar hart, aber gut. Tag meines Glücksprojekts und ich möchte die Aufnahme gerne meinem großen, weißen, vierbeinigen Freund widmen, der heute vor mir gegangen ist und der die Muße, also die selbstbestimmte Zeit in Perfektion beherrscht hat. Ihn hat eigentlich nichts glücklicher gemacht, als Menschen die Füße abzulecken oder mit seinem Ball zu spielen. Am liebsten immer mit seinem Ball. Und da sieht man dann auch wieder, dass im Grunde genommen ist doch Glück nichts anderes als der Tag, an dem man dann tatsächlich geht. Dass man jeden Tag, den man davor hatte, einfach Dinge gemacht hat, die man gern gemacht hat. Und mit Menschen, die man gern hat. Ich mag die letzte Aufnahme gerne all den vier Beinern widmen, die so viele Menschen so glücklich machen. Auch wenn sie niemals einen Glücksratgeber gelesen haben, aber Muße, das konnte er. Und ich glaube, ich schaff das auch. Glück ab, your life. Von Simon Kamphans. Mit den Glückssuchern Hanna, Lena, Mina, David und Sepp. Und den Ratgebern Robert Betz, Dr. Eckert von Hirschhausen, Sonja Lubomirski, John C. Parkin und Ulrich Schnabel. Realisation Simon Kamphans, Christina Huch und Matthias Lang. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Vielleicht noch ein Wort also zu diesem Meditieren. Weil das, was ich schreibe, das ist schon uralt. Dramaturgie Nathalie Schalles.